Alsdann erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Du sollst dir kein Weib nehmen, noch Söhne und Töchter haben an diesem Orte. Denn so spricht Jahwe in Betreff der Söhne und der Töchter, die an diesem Orte geboren werden, und in Betreff ihrer Mütter, die sie gebären, und in Betreff ihrer Väter, die sie in diesem Lande zeugen, an qualvollen Todesarten werden sie sterben, man wird ihnen nicht die Totenklage halten, noch sie begraben, als Mist auf dem Acker sollen sie dienen. Durch Schwert und Hunger sollen sie aufgerieben werden, und ihre Leichname sollen den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde zum Fraße dienen. Ja, so spricht Jahwe, nicht sollst du in ein Haus des Jammers eintreten, noch hingehen, um die Totenklage zu halten, noch ihnen Beileid bezeugen, denn ich habe meinen Frieden von diesem Volke genommen, ist der Spruch Jahwes, die Gnade und das Erbarmen. Und groß und klein sollen in diesem Lande sterben, ohne dass man sie begräbt, noch ihnen die Totenklage hält, noch auch ihretwegen sich Einritzungen macht oder eine Glatze schert. Auch wird man ihretwegen nicht Trauerbrot brechen, um einen wegen eines Gestorbenen zu trösten, noch wird man sie den Trostbecher trinken lassen wegen ihres Vaters oder wegen ihrer Mutter. Ebenso wenig sollst du in ein Haus gehen, wo ein Gelage gehalten wird, um dich mit ihnen zum Essen und zum Trinken niederzusetzen. Denn so spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, fürwahr, ich will aus diesem Orte vor euren Augen und in euren Tagen Wonnejubel und Freudenjubel, Bräutigamsjubel und Brautjubel verschwinden lassen. Wenn du nun diesem Volk alle diese Worte verkündigst, und man dich fragt, warum hat uns Jahwe all dieses große Unheil angedroht, und was ist unsere Verschuldung und was unsere Sünde, die wir gegen Jahwe, unseren Gott, begangen haben? So sage ihnen, weil mich eure Väter verlassen haben, ist der Spruch Jahwes, und anderen Göttern nachfolgten und ihnen dienten und sich vor ihnen niederwarfen, mich aber verließen sie und beobachteten mein Gesetz nicht. Ihr aber habt noch übler gehandelt als eure Väter, indem ihr ja doch starrsinnig ein jeder seinem eigenen bösen Sinne folgt, ohne auf mich zu hören. So will ich euch denn aus diesem Lande fortschleudern in jenes Land, das euch unbekannt war, euch wie euren Vätern, auf dass ihr da selbst anderen Göttern diene Tag und Nacht, dieweil ich euch kein Erbarmen schenken werde. Darum fürwahr, es kommt die Zeit, ist der Spruch Jahwes, da wird man nicht mehr sagen, so wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus Ägypten hergeführt hat. Sondern, so wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Nordland und aus allen den Ländern, wohin er sie verstoßen hatte, hergeführt hat. Und ich will sie zurückbringen in ihr Land, das ich ihren Vätern verliehen habe. Fürwahr, ich will zahlreiche Fischer entbieten, ist der Spruch Jahwes, die sollen sie herausfischen, und danach will ich zahlreiche Jäger entbieten, die sollen sie erjagen auf jeglichem Berg und auf jeglichem Hügel und in den Felsenklüften. Denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet, sie bleiben nicht vor mir verborgen, noch ist ihre Verschuldung vor meinen Blicken versteckt. Zuerst aber will ich ihnen ihre Verschuldung und ihre Sünde doppelt vergelten, weil sie mein Land durch das Aß ihrer Scheusale entweiht und mit ihren Gräueln mein Erbteil erfüllt haben. O Jahwe, meine Kraft und meine Burg und meine Zuflucht in Drangsalszeit, zu dir werden die Völker von den Enden der Erde kommen und sprechen, nur Trug haben unsere Väter zum Besitze bekommen, nichtige Götzen, von denen keiner zu nützen vermag. Kann wohl ein Mensch sich Götter machen? Denn solche sind ja keine Götter. Darum will ich sie nur dieses Mal fühlen lassen, ja, ich will sie meine Hand und meine Stärke fühlen lassen, und sie sollen erkennen, dass mein Name Jahwe ist.